Spanien musste unter Einwirkung der Jesuiten die Kandidatur des katholischen Hohenzollernprinzen Leopold für den spanischen Königsthron aufstellen. Napoleon konnte nun dagegen sprechen, so war die Zündschnur gelegt. Deutschland, das gefährliche Land, war abgelenkt. Die Vorgänge auf dem Konzil Anfang Juli 1870 und die Gleichzeitigkeit der Annahme des Unfehlbarkeitsdogmas durch das Konzil und der Kriegserklärung Frankreichs an Preußen, diese erfolgte am 19. Juli 1870, bedarf nun keiner Erklärung mehr. Allerdings kam es anders, als der Jesuit erwartete. Frankreich siegte nicht, sondern das verhasste Deutschland und in ihm das verhasste Preußen. Aber etwas anderes trat ein, was vielleicht der Jesuit nicht erwartet hatte. Die Völker wehrten sich nicht ernstlich, auch nicht Preußen und die protestantischen Staaten. Alle nahmen das Dogma willig an. Es war dem Jesuiten gelungen, die Aufmerksamkeit der Völker abzuziehen und die Ergebnisse des Konzils ruhig für sich zu buchen. Gleicher Ernst erfüllt hatte den Deutschen, wenn er sieht, mit welch ungenügenden Mitteln Bismarck später dann den Abwehrkampf gegen römische Herrschaftsgelüste und gegen das vom Jesuitengeneral gegen Preußen eingesetzte Kriegsheer führte. Nachdem sämtliche Bischöfe vor dem Papste zu Kreuze gekrochen waren, konnte er selbstverständlich eine Unterstützung in seinem Kampf bei ihnen nicht finden. Ja, er verzichtete darauf, sich der altkatholischen Bewegung anzunehmen, die der Münchner Theologe von Döllinger, der mutigste Kämpfer gegen das Unfehlbarkeitsdogma, ins Leben gerufen hatte, um eine deutsche katholische Nationalkirche ins Leben zu rufen. Genauso wie Bismarck im Kampf gegen die Sozialdemokratie nur eine Teilerscheinung des jüdisch-freimaurerischen Weltmachtstrebens traf, ohne die eigentlichen Drahtzieher dem Volke zu zeigen und zu bekämpfen und deshalb durch sein Sozialistengesetz als Ausnahmegesetz Märtyrer schuf, so führte er auch den Kampf gegen den Jesuitenorden derart, dass sein Ordensverbot vom ersten Tage an als Ausnahmegesetz hingestellt werden konnte, statt als ein Abwehrgesetz gegen jahrhundertealte, unerhörte Übergriffe von Seiten der römischen Kirchengewalten in staatliche Hoheitsrechte. So geführt mussten seine Kämpfe zum Misserfolg verurteilt sein. Bismarck hatte auch nicht erkannt und wollte es trotz gründlicher Aufklärung nicht erkennen, dass er einen gewaltigen Abwehrkampf gegen die gefährlichsten Feinde des deutschen Volkes, die Juden, Freimaurer und Jesuiten, zu führen hatte. Er hatte nicht erkannt, dass er dazu das Volk hätte aufklären, erziehen und für diesen Kampf wehrhaft machen müssen. Vielleicht war die Stunde noch nicht reif für solche Gedanken. Den Jesuitenorden, der damals schon in der Kirche eng verfilzt war, störte das Verbot des Ordens kaum. Er verwandte es nur, um sich aus dem Ausnahmegesetz eine neue Märtyrerkrone zu machen. Die Ausbildung Deutscher zu Weltgeistlichen auf dem Collegium Germanicum fand weiter statt. Sogar sein Kriegsheer, die marianischen Kongregationen, waren noch nicht einmal verboten. Sie wuchsen im Gegenteil, besonders da ja Papst Leo XIII. Die Befugnis, neue Kongregationen zu gründen, die nach wie vor der Prima Primaria in Rom, also dem Jesuitengeneral unterstellt waren, auf die Bischöfe übertrug. Auch wurde eigens beteuert, dass die Ablässe ungehindert weiter bestünden. Im Übrigen arbeiteten die Jesuitengenerale an der Befestigung ihrer Stellung innerhalb der römischen Kirche in der Stille in aller Welt. Nicht zu vergessen in England, wo sie die anglikanische Kirche immer mehr durchdringen, in den Vereinigten Staaten erfolgreich weiter. Die Nachfolger des Jesuitengenerals Bex, die Jesuitengenerale Anton Anderledy 1887 bis 1892, Louis Martin 1892 bis 1906, Franz Xaver Werns 1906 bis 1914, Wladimir Ledochowski seit 1914 sind die wahren Leiter der Kirche. Sie stehen über den Päpsten Leo dem 13. 1878 bis 1903, Pius X. 1903 bis 1914, Benedikt den 15. 1914 bis 1922 und Pius den 11. Diese sind bemüht, dem jesuitischen Willen weitgehend zu entsprechen. Die Forderung des Antimodernisten-Eides, das heißt des Eides der Rechtgläubigkeit, durch den bereits Papst Pius X. die völlige Geistesknebelung der römischen Kirche erreichen musste, war der volle Triumph des Jesuitengenerals in der römischen Kirche. Damit ist die Erziehung der Katholiken in der von ihm gebilligten Art ein für allemal für alle Zukunft sichergestellt. Der Papst scheint die von ihm unmittelbar abhängige Geistlichkeit und durch sie die Kirche und die römisch Gläubigen bis in die Pfarrorganisationen hineinzuleiten und über sie hinaus in das Volk zu wirken. In Wirklichkeit aber ist das der Jesuitengeneral. Er hält die Kirche an Haupt und Gliedern und ihre Glaubenslehre fest in seiner starren Hand.